friedliche Schlichtung aller entstehenden Streitigkeiten. Im Vertrag wird auf Rückwirkungen verwiesen, die von diesem Vertrag als Geist des Vertrauens und des Zusammenwirkens sich ergeben sollen. Nun wird endlich die Kölner Zone geräumt und Deutschland erreicht aufgrund der Rückwirkungen Verminderung der Besatzungsstärke. Trotzdem stehen im Herbst 1927, also fast 10 Jahre nach Kriegsende, noch 57.700 Mann Ententetruppen in Deutschland. Im Saargebiet wird anstelle der französischen Besatzung ein Bahnschutz von 600 Mann gebildet. Am 8. September 1926 wird Deutschland unter Gewährung eines ständigen Ratssitzes in den Völkerbund aufgenommen. Bedeutungsvoll lässt sich eine Unterredung zwischen Briand und Stresemann gelegentlich eines gemeinsamen Frühstücks zu Teury am 17. September 1926 an. Deutschland soll zur Stabilisierung des ins Wanken geratenen französischen Franken die Eisenbahnobligationen mobilisieren, Frankreich aber das Rheinland zugleich räumen. Diese Vereinbarungen sind nie Wirklichkeit geworden, da Frankreich seine Währung aus eigener Kraft zu stabilisieren weiß. Am 31. Jänner 1927 erfolgt endlich der Abzug der seit Versailles bestehenden interalliierten Militärkontrollkommission. Die Entwaffnung des Reiches wird als beendet erklärt. Die Lösung des Reparationsproblems durch das Daues-Abkommen hat sich als undurchführbar herausgestellt. Unter dem Vorsitz des Amerikaners Owen Young bildet sich ein neuer Sachverständigenausschuss. Der Young-Plan, das neue Instrument deutscher Verknechtung, wird vom Reiche am 20. Jänner 1930 unterzeichnet. Durch ihn werden unter Beseitigung sämtlicher Kontrollen und der Industrie- und Eisenbahnbelastung Jahreszahlungen ungleicher Höhe für die Dauer von 59 Jahren festgelegt. Im Sommer des gleichen Jahres erfolgt endlich die Räumung des Rheinlandes für die dritte Zone etwas vor der Zeit. Ein knappes Jahr vorher ist Gustav Stresemann gestorben. In den diplomatischen Unterhandlungen unzweifelhaft geschickt, blieb ihm doch ein größerer Erfolg versagt. Zunächst, weil er an die Ehrlichkeit der Freundschaftsreden des Europäers Briand zu lange glaubte. Vor allem aber, da hinter seiner Politik nicht zugleich der unbändige Wille stand, das deutsche Volk wieder wehrhaft und damit überhaupt erst aktions- und bündnisfähig zu machen. Er war auch nur auf ein Parteiengemisch gestützt, das sich zufällig zu einer brüchigen parlamentarischen Mehrheit zusammengefunden hatte. Bald erweist sich auch das Young-Abkommen als undurchführbar. Deutschland muss durch Vermittlung des amerikanischen Präsidenten Hoover im Juli 1931 ein neues Zahlungsmoratorium erbitten. Seine Wirtschaft ist durch die ewigen Zahlungen und die Zinsverpflichtungen einer ungeheuren privaten Verschuldung erschüttert und seine Geldinstitute beginnen zusammenzubrechen. Der deutschen Außenpolitik ist kurz vorher durch mangelhafte Vorbereitung und ungenügende Abschätzung der drohenden Widerstände die mit dem österreichischen Bundeskanzler Dr. Schober abgeschlossene Zollunion misslungen. Im Herbst müssen die beiden Staaten sich einem Völkerbund-Schiedsspruch fügen, der die Zollunion als den bestehenden Verträgen zuwiderlaufend erklärt. Eine folgenschwere Niederlage der deutschen Politik. Auf einer Konferenz von Lausanne wird im Frühsommer 1932 die Reparationslast Deutschlands auf die Ziffer von nur noch 3,5 Milliarden herabgesetzt, die aber auch nicht mehr gezahlt werden können. Die innere Politik des Reiches seit dem Umsturz weiß nichts Rühmliches von den Männern zu berichten, die Deutschlands Geschicke seit dem Umsturz leiteten. Es offenbart sich ein erstaunlicher Mangel an Persönlichkeiten. Nachdem am 11. August 1919 die Weimarer Verfassung, die Deutschland zu einer demokratischen Republik macht, vollzogen ist, wird das Reich mit geringen Unterbrechungen durch eine parlamentarische Mehrheit, bestehend aus Sozialdemokraten und Zentrum, regiert, um die herum sich die Demokraten und die Deutsche Volkspartei und auf der Rechten die lange Zeit sehr starke deutsch-nationale Partei gruppieren. Ein Versuch des Generallandschaftsdirektors Kapp, am 13. März 1920 die Regierung durch einen Putsch zu stürzen, schlägt völlig fehl. Seine Folge ist ein neues Auflodern bolschewistischer Aufstände. besonders im Ruhrgebiet, aber auch in Sachsen und Mitteldeutschland gibt es heiße Kämpfe. Einzelne der Staatsmänner Novemberdeutschlands fallen der Volkserbitterung zum Opfer, wie im Frühherbst 1921 Erzberger und im Juni 1922 Rathenau. Ein Unterdrückungsgesetz gegen die Rechtskreise erfolgt bald darauf durch das sogenannte Republikschutzgesetz. Als zu Beginn 1925 der erste Reichspräsident Friedrich Ebert stirbt, erringt der nationale Gedanke seinen ersten Sieg, indem der greise Generalfeldmarschall von Hindenburg am 26. April 1925 zum Reichspräsidenten gewählt wird. Er verkörpert fortan gegen alle weitergehenden Gelüste der Marxisten die Aufrechterhaltung der Verfassung. Als ein getreuer Eckhart des deutschen Volkes hat er im Jänner 1933 die Bildung der nationalen Regierung ermöglicht. Seit 1923 durch die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei der verwegene Versuch unternommen wurde, mit der Novemberregierung in Deutschland aufzuräumen, steht die innere Politik der parlamentarischen Regierungen im Zeichen der Sorge vor der anstürmenden deutschen Freiheitsbewegung. Die Regierung des Zentrumsführers Dr. Heinrich Brüning beschreitet in ihrem Kampf gegen den Nationalsozialismus den Weg der Notverordnungen, des Verbotes der Uniformen und des Parteiabzeichens, der Beschränkung der Versammlungs-, Presse- und Redefreiheit. Das Gespenst der nationalsozialistischen Machtergreifung erhebt sich bereits als Schreckbild vor ihr. Aber damit stehen wir seit dem Spätherbst 1930 bereits in der Geschichte eines neuen Deutschland, das bestimmt ist von der Tätigkeit der so viel bekämpften NSDAP, die nach 14 Jahren eines gläubigen, entsagungs- und opferreichen Ringens am 30. Jänner 1933 die Macht im Reiche erlangt. Ihr ist das Deutschland der nationalen Schande, des Novembers 1918, der Korruption und der Marxistenherrschaft erlegen. Im letzten Augenblick. Schon sind fast 7 Millionen Volksgenossen arbeitslos. Schon treten die Kommunisten, gegen die der Staat machtlos ist, immer mörderischer auf. Alle die vielen parlamentarischen Parteien haben völlig versagt, in der Innen- wie in der Außenpolitik. Das Volk ist zerrissen in Klassen und Parteien, Konfessionen und Sekten, in zahllose Gruppen von Interessen widerstreitender Art. Die Zentralgewalt hat ihr Ansehen verloren und vermag nicht einmal mehr als Hüter der Ordnung durchzugreifen. Das Reich ist bloß noch ein fiskalischer Begriff mit geografischer Lokalisierung. Auflösung droht, Auflösung der letzten Ordnung, der letzten Sittlichkeit, aber auch der letzten Grundlagen biologischen Gedeihens. Die Geburtenziffer Deutschlands ist seit 1932 bereits unter die französische abgesunken. Die Hypothek des Todes legt sich schwer auf das scheinbar zum Untergang verurteilte Reich. Bereit zum entscheidenden Ansturm erhebt der Bolschewismus drohend sein Haupt. In diesem letzten Augenblick deutscher Geschichte greift Adolf Hitler als Retter ein und für unser Volk bricht eine neue Epoche seines Lebens an.